Jetzt geht's los mit ein bisschen richtig Metall! Der Fischgrill! Mehr Fisch geht nicht. Mehr Fisch geht nicht. Mehr Fisch geht nicht. Mehr Fisch geht nicht.